İkişer. Hallo, Ja, einen wunderschönen guten Yusuf Abend. ist mein Name und ich bin auf dieser Station als Assistentarzt tätig und würde gerne mit Ihnen dieses Aufnahmegespräch führen. Alles verständlich? Ja, okay. Erstmal, wie heißen Sie? Mein Name ist, ich heiße Manfred Meyer. Manfred Meyer, könnten Sie langsam buchstabieren, bitte? Was soll ich buchstabieren? Damit ich besser Nee, hier schreibe. was soll ich buchstabieren? Ihr Name, Ah, okay. voller Kennst du Name. Ihren Namen oder Vornamen oder Nachnamen? Ja. Was soll ich denn buchstabieren? Okay. Mein Vorname ist heißt Manfred und wird geschrieben Manfred. Ja. Und der Nachname Meyer, Manfred, Meyer. Ja. Wie alt sind Sie? Ich bin 60 Jahre alt. 60. Wann sind Sie genau geboren? Am 1.7.1963. 1.7. 1963. 63. Alles klar. Und Herr Meier, was führt Sie zu uns? Was kann ich für Sie tun? Folgendes: Ich bin heute Morgen beim Spazierengehen Ja. ausgerutscht und auf mein rechtes Handgelenk gefallen. Seitdem habe ich Schmerzen und es ist ein bisschen geschwollen und kann mein Handgelenk nicht richtig bewegen. Wegen dieser Verbindung, ich kann Sie nicht deutlich hören. Könnten Sie wiederholen? Ja. Ich bin heute Morgen beim Spazierengehen ausgerutscht und Ja. auf mein rechtes Handgelenk gefallen und habe mir da mein Handgelenk verletzt. Es tut mir weh. Ja. Ich kann mein Handgelenk nicht richtig bewegen. Es ist eingeschränkt. Alles klar. Und heute Morgen, ne? Sind Sie auf Ihr Kopf gefallen, oder? Nein, nur nach vorne auf mein Handgelenk gefallen. Ich konnte mit meiner Hand mich abstützen, Ja. aber seitdem tut mein Handgelenk weh. Mein rechter Handgelenk tut mir weh. Was für ein Schmerz ist das? Tut mir halt weh, das ist, wie soll ich es beschreiben? Es Ja, pocht, und ich würde sagen, es pocht wie ein Herz, haben sozusagen. Sie Schwellung bemerkt Ja, dort? genau, da ist es geschwollen. Ja, ansonsten Was noch? Beispiel das Farbeänderung haben Sie bemerkt oder Farbveränderung? Nein. Wärme? Wie? Farbveränderung und? Was haben Sie gesagt? Wärme. Wärme. Nö, es tut halt weh. Es ist geschwollen. Jetzt hat sich Ja. farblich nicht verändert. Und es ist auch jetzt nicht überwärmt. Hat das geblutet? Geblutet? Nein, Gott sei Dank nicht. Meine Haut ist intakt. Ja. Und haben Sie sonstige Beschwerden? Weitere Beschwerden habe ich nicht, nein. Ja, zum Beispiel vor dem Sturz hatten Sie Schmerz vor den Augen oder Schwindel? Schmerz vor den Augen. Schwarz. Schwarz vor Augen, ja. Ist vor meinen Augen schwarz gewesen. Nein, war es nicht. Also ich bin ja, habe ja gesagt, ich bin ausgerutscht und gestürzt. Ja. Da war nass gewesen und da bin ich ausgerutscht und da war nass und Blätter gewesen und da bin ich ausgerutscht. Alles klar. War Ihnen schwindelig oder? Nee, war es nicht. Vorher und nachher auch nicht. Jetzt werde ich noch einige Fragen stellen, um ein umfassendes Bild Ihrer Krankengeschichte zu haben. Herr Mayer, wie ist Ihr Stuhlgang? Mein Stuhlgang. Oder Wasserlassen, haben Sie Blut im Urin bemerkt? Was hat das mit meinem Handgelenk zu tun? Habe ich nicht verstanden. Ja, nachdem dieses Ereignis, ich meine. Aber warum fragen Sie sowas? Ich habe doch mein Handgelenk verletzt. Ja, ich weiß, diese Routinefrage, die wir stellen. Okay. Also ich habe keine Probleme mit meinem Wasserlassen oder Stuhlgang, alles okay. Oder haben Sie nach diesem Sturz erbrochen? Oder Nein. War Ihnen übel? Nein, auch nicht. Jetzt könnten Sie diese Schmerz aushalten oder brauchen Sie ein Schmerzmittel? Wenn ich nicht viel bewege, so ruhig halte, dann kann ich das aushalten, ja. Nur wenn ich bewegen möchte, ja. Ist es stark weh. Aber in Ruhe, Sie haben keine Schmerzen, ne? In Ruhe habe ich Schmerzen, aber nicht so stark. Ich habe Schmerzen, aber nicht so stark. Ja. Außer diesem Sturzereignis, wie ist Ihr Schlaf? Haben Sie Schlafstörungen oder so? Nee. Wenn heute nichts gemacht wird, dann habe ich heute Nacht Schlafstörungen, ja, wegen meiner Schmerzen, ansonsten nicht. Waren Sie schlaflos durch diesen Fall? Noch nicht, das war ja heute Morgen passiert, heute Morgen. Aber wenn heute nichts gemacht wird, heute Nacht wird wahrscheinlich ein Problem sein. Ja, meine gestern, wegen gestern Nacht, oder? Gestern noch hatte ich keine Probleme. Ja, alles gut. Und gibt es in Ihrer Vorgeschichte wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Oder leiden Sie unter chronischer Krankheiten? Was meinen Sie unter chronische Krankheiten? Ich weiß nicht, was chronisch oder ich bin kein Mediziner. Haben Sie irgendwelche wichtige Krankheiten? Zum Beispiel Zuckerkrankheit, erhöhte Bluthochdruck? Ja, genau, erhöhte Bluthochdruck, das habe ich. Tut mir leid, ich bin kein Mediziner, ich verstehe die einige Begriffe nicht. Ja, kein Problem, ich verstehe. Seit wann haben Sie erhöhte Blutdruck? Seit 7 Jahren. Nehmen Sie dagegen Medikamente? Ja, nur ein Medikament nehme ich ein. Wissen Sie den Namen? Ja, ACE-Hämmer, 10 Milligramm, da nehme ich morgens immer eine ein. Damit ist mein Blutdruck gut eingestellt. Einmal morgens und einmal abends, ne? Nee, nur morgens. Nur das morgens. Reicht. Und nur erhöhter Blutdruck. Ansonsten, oder wurden Sie schon mal operiert? Wurden Sie schon mal operiert? Ja, in meiner Jugend, wo ich 17 Jahre alt war, wurde ich an meinem Blinddarm operiert. Blinddarm. Was passiert? Entfernt, Blinddarm? Genau, der Blinddarm wurde entfernt. Und war es, wissen Sie, komplikationslos, oder? Ja, es war alles normal gut gelaufen. Ich hatte keine Probleme auch danach gehabt. Ja. Haben Sie sonstige Medikamente? Die ich einnehme? Nein, nur dieses eine Medikament. Nun, Arzee. Alles klar. Rauchen Sie, Herr Mayer? Rauchen, ja. Eine halbe Packung. Pro Tag rauche ich schon, ja. Halbe Packung. Seit wann rauchen Sie? Oh je. Bestimmt seit 40 Jahren. 40 Jahren? Ja. Das ist aber zu viel, ne? Ja, sagt meine Frau auch immer. Und meine Freunde, aber leider kann ich das nicht loswerden. Habe ich öfters versucht. Wenn Sie möchten, könnten Sie mit Sozialberatung über Rauchen kommunizieren, damit Sie vielleicht mit dem Rauchen aufhören, wenn Sie möchten. Kann ich irgendwann mal versuchen, ja. Jetzt muss ich mal mein Handgelenk lösen. Mein Problem mit meinem rechten Handgelenk. Trinken Sie Alkohol oder Schnaps? Schnaps, Alkohol. Ah ja, also regelmäßig trinke ich nicht, aber bei Geselligkeit, bei Feiern trinke ich schon mal eine Flasche Bier. Ja, das ist eine Routinefrage. Haben Sie oder hatten Sie Kontakt mit Drogen? Oh, nee. Ich weiß noch nicht mal, wie das geschrieben wird. Ja, alles klar. Sind Sie geimpft sowie geboostert gegen Covid-19? Covid-19, ja, genau, habe ich mitgemacht. Aber trotzdem, wissen Sie, vor 3 Monaten war ich trotzdem erkrankt an dem Virus. Na, wie viel Mal? Ich wurde 3-mal geimpft und dreimal geimpft und war trotzdem vor 3 Monaten erkrankt. Aber das war nicht schlimm. Das war 4-5 Tage war ich im Bett, hatte sowieso eine starke Erkältung gehabt und jetzt geht's wieder. Oder danach ging es wieder. Vor 3 Monaten, ne? Ja, vor 3 Monaten war das, ja. Alles klar. Und gibt es in Ihrem Familie wichtige Erkrankungen, zum Beispiel bei Ihrem Vater oder bei Ihrer Mutter? Sind Sie noch am Leben? Mein Vater ist verstorben an Herzinfarkt vor einigen Jahren. Ja. Und meine Mutter, die hat Bluthochdruckerkrankung und die hat eine Demenzerkrankung. Und die lebt noch. Die lebt im Altersheim, weil zu Hause war es sehr schwierig, sie zu führen. Ja, Demenz ist schwer, ne? Ja. Und haben Sie Geschwister? Geschwister, ja, ich habe einen Bruder. Ein Bruder, ist er gesund? Ja, bis auf eine Schuppenflechte ist er gesund. Ja. Und wie wohnen Sie? Wie wohne ich? In einer Wohnung oder was meinen Sie? Sind Sie verheiratet? Ja, genau. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Zwei Kinder. Aber ich wohne mit meiner Frau. Meine Kinder sind nicht mehr in der Wohnung. Ja, aber mit Ihrer Frau. Genau. Und die Und Kinder sind schon außer Haus. was sind Sie vom Beruf? Ich bin ein Einzelhandelsverkäufer. Haben Sie Stress bei der Arbeit? Stress. Früher habe ich Stress gehabt, aber jetzt arbeite ich einfach lass mir nicht viel sagen. Ich mache einfach meine Arbeit und dann habe ich Ruhe. Ich habe keinen Stress. Ja. Mein Chef hat Ich immer Stress, ich nicht. leben Sie mit Ihrer Frau, ne? Ja, genau. Ich lebe mit meiner Ja. Frau. Ich wohne mit ihr zusammen. Ja. Und treiben Sie regelmäßig Sport oder sind Sie aktiv? Würde ich sagen, nein. Ich fahre ab und zu mit meiner Frau Fahrrad, aber das ist nicht regelmäßig. Also ich betreibe kein Ja. Sport. Ist klar. Und Herr Mayer, jetzt haben wir unser Gespräch beendet und erstmal werde ich bei Ihnen körperlich untersuchen. Danach machen wir einige weitere Untersuchungen, um die Ihre Krankheit festzustellen. Das sieht so wie ein, es könnte ein Knochenbruch sein. Deswegen es wäre besser, wenn Sie hier etwas bleiben. Vielleicht machen wir, ja, erstmal machen wir Untersuchungen. Danach die Situation sehen wir, ob was passiert. Okay. Was für wird das auch gewünscht oder was wird sonst gemacht? Ja, erstmal werden wir Körperliche Untersuchungen haben Sie gesagt, ja, und dann? danach werden wir ein Röntgen Ihr betroffene Organe veranlassen, Ihr Arme. Meine beiden Arme oder ein Arm oder ein Handgelenk. Beide Arme, damit wir besser beurteilen, ob ein chronische oder Veränderungen gibt oder Aber mein linker Arm tut doch nicht weh. ja, ich weiß. Aber wir wissen besser, ob es Alter entsprechend Veränderung oder Okay. etwas Krankhaftiges. Ist die Röntgenuntersuchung gefährlich? Es Ist beinhaltet, ja, ich kann sagen, dass es etwas Strahlung beinhaltet, aber das ist zu niedrig. Damit Sie machen keine Sorgen dafür. okay. Könnte was sehr Schlimmes passieren, auch wenn das niedrig ist, auch wenn das Risiko niedrig ist. Was könnte das Schlimmste passieren, was sein Ja, könnte? Sie haben das Richtige gemacht, indem Sie hier ins Krankenhaus gekommen sind. Ich gehe einen Verdacht auf Weichteilverletzung, aber wir müssen auch daran denken, dass es ein Knochenbruch Ja, sein warte, könnte. ich habe Sie verstanden. Das Röntgen habe ich verstanden, Ja. aber nicht, warum auf meine gesunde Seite habe ich nicht verstanden. Warum soll Ja, man da was wegen verändern? Ich habe ja da kein Schmerz, warum soll ich das röntgen lassen? Das habe ich nicht verstanden. Ja, wegen zum Vergleich machen. Okay, gut. Haben Sie noch Fragen an mich? Nee, die Fragen habe ich schon gestellt. Nee, Jetzt danke schön. werde ich mit meinem Kollegen sprechen und werde ich Sie körperlich untersuchen. Alles verständlich. Okay. Kann ich dann mit dem Oberarzt auch sprechen? Wie bitte? Werde ich dann mit dem Oberarzt auch sprechen können? Mit wem möchten Sie sprechen? Sie haben gesagt, Sie werden den Fall mit dem Oberarzt besprechen. Kann ich auch mit dem Oberarzt sprechen? Wir haben hier viele Patienten und wir arbeiten als ein Team. Wir machen am besten für Sie. Sie sind in guten Händen. Okay, Darf gut. keine Sorge. Okay, danke schön, Herr Doktor. Ja, Hallo. gerne. Hallo, Herr Mayer, ich bin Oberarzt. Ja. Ich glaube, unser Kollege Yusuf hat vor Aufregung vergessen, ein paar Fragen zu stellen. Okay. Ich möchte gerne ein paar Fragen stellen. Um die Dosis der Medikamente zu berechnen, sollen wir diese Fragen stellen. Möchten wir? Ihnen geben sollten. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin 1,73 Meter groß und wiege 82 Kilogramm. Dankeschön. Haben Sie Taubheit und Schwäche in Ihren Händen? Taubheitsgefühl habe ich nicht, Schwächegefühl nicht, aber Bewegungseinschränkung wegen Schmerzen. Hatten Sie jemals eine Deformität in Ihrer Handgelenk, nachdem Sie ausgerutscht und gestürzt waren? Ja, also ein bisschen geschwollen sieht es aus, aber sonst kann ich nicht sagen. Es sieht nicht so aus, dass es abgekippt ist, aber es ist halt geschwollen. Und wenn ich dort berühre, wo das geschwollen ist, tut es auch weh. Können Sie mir zeigen, Ihre Finger bewegen? Ja, ich kann meine Finger bewegen, Herr Doktor. Wie stark Ihre Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, von 0 bis 10, wobei 1 sehr leicht und 10 sehr starke Schmerzen entsteht? Also wenn ich nichts mache, habe ich, würde ich sagen, 3. Und wenn ich mein Handgelenk bewegen möchte oder meinen Arm bewege, dann tut es am Handgelenk so 7 weh, ungefähr. Bei Belastung 7. Vielen Dank. Wie schnell möglich werden wir eine Röntgenaufnahme veranlassen, Herr Mayer. Bitte machen Sie Danke. sich keine Sorgen. Okay. Dankeschön. Haben Kollegen andere Fragen? Oh, Sie sind mit vielen Kollegen unterwegs, sehe ich. Ja, wir sind ein gutes Team, 25 Team jetzt momentan. Das ist wie im Fernsehen, wenn eine Chefvisite läuft bei einem Fernsehen, wie in der Schwarzwaldklinik. Arsatzgespräch anfangen. Einige Minuten, bitte. Brustschmerzen, warum fragen Sena, Doktor Sena, Brustschmerzen? In eine andere Körperteil nicht gestürzt, Herr Maya, richtig? Er ist nicht auf andere Körperregionen oder Körperteile gestürzt. Körper, Genau. ja. Nur rechte Handgelenk. Hallo, Herr Doktor. Ja, Hatten Sie kurz Zeit für mich? Sie sind eine neue Kollege hier auf der Klinik hier. Ja, schön. Ja, Freut heute ist mich. mein erster Tag. Erster Und Tag, würde ich super. Hallo sagen mit einem Patienten? Okay, dann schießen Sie mal los, bitte. Ja. Was liegt an? Herr Manfred Meyer, 60-jähriger Patient, hat sich heute mit einer er ist heute morgen über ihr rechte Handgelenk gestürzt und auf das rechte Handgelenk. Auf das lieber. Rechte Handgelenk gestürzt und ausgerutscht. Ja. Der Patient klagt über Schmerzen und in betroffene Tumor auf eine Schmerzskala der ich würde dort nicht Tumor sagen, sondern eine Schwellung. Das, man muss nicht alles einzeln, wir müssen nicht Lateinisch sprechen miteinander. In der Realität sagt man auch, ja, Ödem kann man auch sagen, aber Schwellung reicht. Also in der Realität sagt man auch, er hat eine lokale Schwellung. Weil ein Tumor ist immer so ein Begriff in der Onkologie. Ein gutartiger, schlechtartiger Tumor und so weiter. Okay, bitteschön. Legen Sie vor. Ja. Ich habe auch Schwellung, betroffene Seite. Die Schmerzen sind im Ruhebereich von 6 und bei Bewegung 7 auf einer Schmerzskala. Die Frage nach Kribbeln oder Farbeänderung, Blutung wurde verneint. Er klagt über auch eingeschränkte Bewegung auf der betroffenen Seite. Welche Seite ist nochmal betroffen? Wie bitte? Welche, weil Sie gesagt haben, auch betroffene Seite. Welche Seite ist nochmal betroffen? Was ist noch betroffen? Rechte Handgelenk. Okay, danke. Ja. Und das war Ihr Beschwerden, sein Beschwerden. Vegetative Anamnese ist unauffällig und an Vorerkrankungen. Er habe arterielle Hypertonie seit 7 Jahren und Appendektomie, also im Alter von 15. Es war komplikationslos. Er hatte auch vor 3 Monaten Covid-19 und ohne schwerwiegend. Ja, vor 3 Monaten und ohne schwer Beschwerden genesen. Er nehme regelmäßig ACE-Inhibitor 10 Milligramm einmal morgens. Er rauche 1 Zigarette täglich seit 15 Jahren. Ja, also ich habe es akustisch nicht gehört, Entschuldigung. Er rauche 10 Zigaretten seit 15 Jahren. 15. 40 Jahre. 40. Ja. Okay. 40 Jahre. Er trinkt ab und zu Bier. Drogenkonsum wurde verneint. Er ist dreimal gegen Covid geimpft. An der Familienanamnese sein Vater ist an Myokardinfarktus gestorben. Mutter noch am Leben und leider an Demenz und arterielle Hypertonie. Er habe beim Bruder Schuppenflechte. Okay. Er ist verheiratet. Schuppenflechte, Wie heißt es lateinisch? Schwächte. Wissen Sie es? Das ist richtig, was Sie gesagt haben. Wo? Psoriasis. Psoriasis vulgaris zum Beispiel, ja. Ja, genau. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er lebt mit seiner Frau. Er ist Verkäufer und hat kaum Stress in der Arbeit. Er treibt nicht regelmäßig Sport. Und aus den anamnestischen Angaben gehe ich am ersten ein Karpal Frakteur aus. Differentialdiagnostisch kommen. Karpalfraktur, sagt man, also habe ich bis jetzt nicht so gehört. Was kennen Sie sonst für Begriffe? Sonstige. Das Hand, am Handgelenk, was für Knochen gibt es da? Radiusfraktur. Genau. Richtig. Und weil das am Handgelenk, in der Nähe der Handgelenk ist, ist es eine Radiusfraktur. Eine distale Radiusfraktur. Das wollten Sie damit sagen. Ja, distale Radiusfraktur. Die Frau Eiche sagt Tür, gibt es im Deutschen nicht. Das ist typisch türkisch. Wir sind in Deutschland. Fraktur. Fraktur, ja. Jemand hat geschrieben Fraktur. Ja. Und differentialdiagnostisch kommt Weichteilverletzung in Betracht. Genau, zum Beispiel, wie würden Sie die Diagnose einfach sagen? Eine ganz generelle Diagnose. Wenn es nicht gebrochen ist, ist es meistens eine ganz generelle Distorsionstrauma. Also Handgelenksdistorsion wäre eine Differentialdiagnose. Oder man kann auch sagen, eine Handgelenksprellung. Ist auch eine Differentialdiagnose. Richtig, okay. Um meinen Verdacht zu bestätigen, empfehle ich erstmal körperliche Untersuchung. Richtig. Danach Röntgen der rechte Handgelenk und Ellenbogen in zwei Ebenen mindestens. Gegebenenfalls CT-Thorax. Warum so? Moment. Was wollen Sie mit dem anderen? Hat er Beschwerden im Thoraxbereich? Nein, nicht Thorax. Hat er Beschwerden im Ellenbogenbereich? Hat er dort Schmerzen? CT dort rechte A. Nee, aber hat er Beschwerden im Ellenbogen? Weil Sie sagen, Röntgen im Ellenbogen, wollen Sie auch Röntgen im Ellenbogen durchführen? Ja, weil ein mithilfe auch Ellenbogen Röntgen haben wir ein tiefe. Sie meinen zum Beispiel, ob weitere Verletzungen noch da sind, aber ich würde das nicht so sagen. Ich würde sagen, wir machen eine Röntgen-Handgelenksuntersuchung in zwei Ebenen. Ja. Je nach meiner ausführlichen klinischen Untersuchung würde ich eventuell, wenn da Schmerzen bei der Untersuchung im Ellenbogen auftritt, würde ich dort auch eine Röntgenaufnahme machen. Also der Unterarm mit dem Ellenbogen noch röntgen. Aber bunu başlarsan, bu sevda şeye kadar gider, ortopedse. Hangi kırıklık? Galeazi fraktüründen mi bahsediyorsun? Ne bileyim dedi. Bu edebiyat biraz uzun gider. Yani bence sadece bölgeyle ne sorduysanız onu şey edin. Ya. Sonradan sanki bir şey biliyor musunuz gibi size sorur. Siz de o cevabı veremezsiniz. Onayla kalırsınız havada. Alles klar. Ama genel bir şey söyleyebiliriz. İsmini bilmesen de dersin ki oradaki weitere Verletzung var mı yok mu? Ausschließen etmek istiyorum. Ich möchte es ausschließen. Kann man auch sagen. Aber ich würde sagen, nach der ausführlichen körperlichen Untersuchung, wenn sich das bestätigt, dass nur das Handgelenk wehtut, dann würde ich das Handgelenk erstmal röntgen in zwei Ebenen. Bitte, Punkt. Okay. Und gegebenenfalls MAT zum Weichteilverletzungen beurteilen. Okay. Genau. Man muss realistisch ist, dass man, Sie sind ja, haben ja neu angefangen heute bei uns, seit dieser Woche. Und deswegen möchte ich Ihnen helfen. Ich würde eine Röntgenuntersuchung des rechten Handgelenkes in zwei Ebenen durchführen. Das ist völlig richtig. Und wenn ich dort nichts sehe, würde ich ein MRT im Verlauf durchführen. Würde ich empfehlen, im Verlauf ein MRT des Handgelenkes durchzuführen. Warum im Verlauf? Weil man macht nicht gleich zack MRT. Realität ist, weil jemand Schmerzen hat, macht man eine Rückstellung. Und wenn die Schmerzen im Verlauf noch wehtun, kann man immer noch ein MRT machen, welche Weichteilverletzungen oder verdeckte Knochenverletzungen herauszufinden. Okay. Also nicht. Eine Empfehlung ist besser zu sagen, als zack, wir möchten, ich mache im Krankenhaus, mache ich jetzt alles. Ich mache das. Im Krankenhaus hat man nicht so viel Zeit. Kostet auch alles Geld. Man muss erstmal abwägen, nicht realistisch, genau. Man muss eins nach dem anderen. Und wenn es nicht besser wird, empfehle ich im Verlauf ein MRT des Handgelenkes, würde ich empfehlen, zum Beispiel. Okay, gut, sehr gut. Ja. Und therapeutische Maßnahmen, erstmal Erstvorsorge. Danach. Ein wie? Was? Therapeutische Maßnahmen? Was haben Sie gesagt? Ich habe nicht akustisch gehört. Erstvorsorge. Erstvorsorge, habe ich nicht gehört. Ja, nicht mehr söyledim. İlk yardım. Erste Hilfe, meinen Sie? Erstversorgung. Ja, Erstversorgung. Ja. Okay, was würden Sie als Erstversorgung machen? Was heißt für Sie Erstversorgung? Oder ich habe nicht verstanden, Sie haben jetzt Erstversorgung, ich Vidale. Ja, Stabilisierung, Fixierung. Genau. Erstmal fixieren, zum Beispiel. Ruhigstellung ist stabilisieren. Ja, Ruhigstellung. Genau. Zum Beispiel, was würden Sie machen? Was würden Sie anlegen? Auch wenn es gebrochen oder nicht gebrochen ist. Kann man bei beiden Fällen auch machen. Wenn starke Schmerzen sind oder es ist nicht gebrochen, würde man trotzdem eine Ruhigstellung geben. Wenn es eine Blutung gibt. Es hat ja nicht geblutet, Sie haben ja gefragt. Nicht Wundversorgung, sondern als Schmerztherapie würde man eine Ruhigstellung machen. Wie würden Sie etwas ruhigstellen? Wie? Wie mit Analgetikum. Dann würden Sie eine Analgesie machen. Also nicht Ruhigstellung des Handgelenkes, ruhig stellen. Hareket liliye azaltmak. Nasıl yapılabilir? Alçıyla. Gips. Gipsiyle. Gipsschiene, genau. Richtig. Ich würde eine Gipsschiene anlegen als Therapie. Ja. Okay. Eine Gipsschiene. Oder man sagt auch, ja, Gipsschiene reicht. Gipsschiene, ja. Bitterafe Alce. Bitterafe Besdetürs, etc. Warum würde man bei dem, darf ich was fragen? Warum darf man keinen zirkulären Gips anlegen? Das ist doch eine sichere Methode. Meinen Sie, die Gips? Genau, zirkulären Gips. Wir machen ja eine Gipsschiene. Gipsschiene heißt, ja, dass ein Gips halb nur drangelegt wird und mit einem Bandage oder mit einem Verband fixiert wird. Ein zirkulärer Gips. Vielleicht kann man. Das hier sein. Warum? Das ist stabiler. Warum machen Sie jetzt aktuell keinen zirkulären Gips? Um die Durchblutung zu verzögern. Zu verhindern. Durchblutungsstörung zu verhindern. Ja. Warum? Weil es zu einem weiteren Schwellung kommen kann, zu Ödem kommen kann und dementsprechend auch zu einem Compartment-Syndrom entwickeln kann. Es kann sich ein Compartment-Syndrom entwickeln. Okay? Das würde man im Verlauf, kann man, wenn die Schwellung abgenommen hat, einen zirkulären Gipsverband dranlegen, wenn es sein muss, je nach Befund, Klinik und Diagnose. Sehr gut. Eine Frage, falls es jetzt, wenn wir geröntgt haben und wir sehen einen Bruch sozusagen, eine distale Radiusfraktur. Kennen Sie da Unterschiede bei distale Radiusfrakturen? So, da gibt es so, grob kann man sagen, es gibt eine, haben Sie den Begriff mal gehört, Smith-Fraktur und Collis-Fraktur? Ja, ich habe gehört. Wenn jemand nach vorne stürzt, was für eine Fraktur erwarten Sie, wenn es gebrochen wäre? Wir sehen diese Fraktur meistens Golfer. Nee. Wenn ich nach vorne falle. Ja. Also so, Entschuldigung, wenn ich nach vorne falle, falle ich so in der Regel. So 90-80% oder meistens. Selten falle ich so. Meistens falle ich so. Und was ist das für eine Fraktur? Eine Colles. Genau. Oder eine Extensionsfraktur. Ja. Vorhin habe ich das erwähnt. Wie kann man sich das merken? Für mich habe ich gemerkt, wenn ich nach so falle, was passiert? Kommen Sie in meine Hand. Es entsteht ein C. Ein Collis-Fraktur, also ist der andere Smith-Fraktur. So merke ich das mir. Eine distale Radius-Extensionsfraktur. Gut. Falls wir jetzt einen Bruch haben, den wir operativ versorgen müssten, haben Sie den Patienten gefragt, ob der irgendwelche Allergien hat? Nein, das ist mir entgangen. Okay. Oder Unverträglichkeit gegenüber Medikamenten. Ja. Oder, okay. Habe ich danach erinnert. Alles gut, kein Problem. Deswegen sind wir ja da, kontrollieren. Danke. Okay, super. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Haben Sie noch weitere Fragen an mich? Ja, vielen Dank für alles. Noch nicht. Hat jemand in der Gruppe eine Frage? Haben Kollegen andere Fragen? Da hat jemand geschrieben, was ist in der Gesellschaft, achso, ich habe vorhin gesagt, wie habe ich das gesagt? Trinken Sie, hieß das? Und da habe ich gesagt, ja, ich trinke in der Gesellschaft trinke ich. Toplum içinde içiyorum. Bir parti olunca, bir doğum günü olunca, Gesellschaft'ta. Yalnız başına içmeyi sevmiyorum manasına geliyor. Ich trinke gerne in der Gesellschaft. Sosyal içici gibi. Genau. Okay, noch weitere Fragen? Nicht? Okay. Bence aufnahmeyi kapatabiliriz.